Das 5. Frühlingsvolkskunstfestival im April, das zum 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung in der Hauptstadt der DFRK Pyongyang feierlich eröffnet worden war, wurde abgeschlossen. Am 17. April fand im Großtheater Ost-Pyongyang die Abschlussfeier des Festivals statt. Daran nahmen teil Cha Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und weitere Kader der Partei und des Staates und die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Teilnehmer am Festival und die Werktätigen in der Stadt Pyongyang. Auf der Abschlussfeier gab es die Preisverleihung. Die 6 Einheiten, einschließlich der zentralen künstlerischen Propagandagruppe der Jugend, bekamen den Sonderpreis, die 18 Einheiten den Kollektivpreis, die 19 Werke und die 12 Einheiten den Ensemblepreis, die 42 Personen den Schaffenspreis und die 59 Personen den Einzelpreis. Und an 7 Zauberkünstler, die im Zauberkunstfestival hohe Techniken zeigten, gingen die Preise für die Ausgezeichneten und die guten Leistungen und der Schaffenspreis. Je nach den Preisen des Festivals wurden die Preisurkunden und Pokale verliehen. Auf der Abschlussfeier wurde ein Brief an Genossen Kim Jong-un angenommen. Nachdem die Fahne des Festivals untergezogen wurde, gab es einen Abschlussauftritt der Einheiten, die im Festival hochgeschätzt wurden.